Das Warenhaus lebt und ohne Karstadt keine Innenstadt. Noch kleben die Protestplakate an der Glasfassade der Essener Konzernzentrale. Und noch besteht Hoffnung für Arcandor und seine 43.000 Mitarbeiter in Deutschland, sagte Vorstandschef Karl-Gerhard Eick. Für die Mitarbeiter bedeutet es zunächst mal keinen Arbeitsplatzverlust. Wir werden natürlich dafür kämpfen, selbstverständlich dafür kämpfen, das ist unsere Aufgabe. So viel Arbeitsplätze als nur möglich im Arcandor-Konzern zu erhalten. Und eines ist auch sicher, die Mitarbeiter, die wir am Ende des Insolvenzverfahrens dann weiter bei uns beschäftigen, sind mit Sicherheit die sichersten und sicherer als bei allen unseren Wettbewerbern. Die Insolvenz war nach Einschätzung des Vorstands unvermeidlich geworden, denn die Bundesregierung hatte die beantragte Rettungsbeihilfe von 437 Millionen Euro abgelehnt. Und auch die Hauptaktionäre, die Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz und das Bankhaus Saal Oppenheim, waren nicht bereit gewesen, ihr finanzielles Engagement zu erhöhen. Ein Sprecher des Kölner Finanzinstituts bedauerte die Insolvenz. Man sei bis an die Grenzen des Machbaren gegangen und habe voll hinter dem Konzept des Vorstands gestanden. Doch der sah keine Finanzierungsperspektive mehr. Schließlich wäre übermorgen die Kreditlinie von 650 Millionen Euro ausgelaufen. Ausdrücklich ausgenommen von der Insolvenz bleibt die profitable Reisesparte Thomas Cook, an der Arcandor 52% hält und für die sich wahrscheinlich ohne Schwierigkeiten ein Käufer finden würde. Geht es nach dem Willen des Vorstands und des neuen Generalbevollmächtigten Horst Piepenburg, so soll der Konzern jedoch nicht filetiert, sondern als Ganzes erhalten bleiben. Gestern war das Unternehmen schwach, weil es auf eine Fälligkeit von Bankverbindlichkeiten auf den 12. Juni zugetrieben wurde. Heute sind wir stärker, weil die Fälligkeit am 12.06. ist für die weitere Sanierung nach dem Insolvenzantrag ohne Bedeutung. Das heißt, die Möglichkeiten, den Konzern zusammenzuhalten, haben sich dadurch verbessert. Im Raum steht auch noch die Fusion der Arcandor-Tochter Karstadt mit Kaufhof. Der Konkurrent Metro hat trotz der Insolvenz sein Interesse an einem Zusammenschluss noch einmal bekundet. Metro-Chef Eckhard Cordes sagte, man wolle einen starken deutschen Kaufhauskonzern bauen. Über eine mögliche Fusion wolle man in den kommenden Wochen weiter verhandeln. Für die Mitarbeiter gibt es somit immerhin eine Perspektive nach der Insolvenz. Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich daher auch optimistisch, dass möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben könnten. Wir haben immer wieder gesagt, dass ein Insolvenzantrag eine Möglichkeit sein kann, auch das Unternehmen auf neue Füße zu stellen, ihm neue Perspektiven zu eröffnen. Und das wird die Politik, soweit sie das kann, begleiten. Und insoweit ist das jetzt, glaube ich, ein unvermeidlicher Schritt, der aber mit seinen Chancen auch genutzt werden soll. Vizekanzler Frank-Walter Steinmeier von der SPD bedauerte dagegen die Entscheidung und erklärte, die Insolvenz hätte verhindert werden können. Die Beschäftigten hätten es nicht verdient, dass Missmanagement und mangelndes Engagement auf ihren Schultern abgeladen würden.